Das Thema war dieses Mal meine Entscheidung. It was not the choice of my team. Es war nicht die Entscheidung meines Teams, speaking about the return of Jesus. Über die Wiederkunft von Jesus zu sprechen. Es ist etwas, das mein Herz seit mehreren Jahren umtreibt. So I'm going to share for the next few days, actually 4 days. Ich werde in den nächsten 4 Tagen darüber sprechen. And I'm going to share some things that maybe some of you know. Und ich werde manche Dinge sagen, die einige von euch vielleicht kennen. Okay, let's talk about the loving of the about the return of Jesus and how to prepare us. Sprechen wir über die Wiederkunft Jesu und wie wir uns darauf vorbereiten. Everything started a few years ago. Alles begann vor ein paar Jahren. When something crazy was going on inside of me. Als etwas Verrücktes in mir geschah. I woke myself up for many, many days in a row. Ich weckte mich viele Tage hintereinander selbst auf. And it's like I woke myself up with this cry inside of my heart. Es war, als ob ich mich mit diesem Schrei in meinem Herzen wecken würde. It was very, very strong. Und er war sehr stark. And I didn't know what it meant, but it was like my spirit was almost tormented. Like, not in a negative sense. Ich wusste nicht, was es bedeutete, aber mein Geist war irgendwie gepeinigt, aber nicht im negativen Sinne. So, it's like something was screaming out of my spirit and I was just letting it happen. Irgendetwas schrie aus meinem Geist heraus und ich ließ es geschehen. And then I began to study it, I began to research it. Dann fing ich an, es zu studieren und zu erforschen. And then my eyes just began to open. Dann öffneten sich meine Augen. But there are other things that happened and they were experiences, they were very powerful. Aber es passierten auch andere Dinge, die ich erlebte und sie waren sehr stark. For instance, zum Beispiel, I was fasting a couple of years ago, I was fasting and praying alone, shut away from everybody. Vor ein paar Jahren fastete und betete ich alleine, ich hatte mich von allen abgesondert. As only Debbie was with me. Nur Debbie war mit mir. And we were in our second week of fasting with water only. Wir waren in unserer zweiten Fastenwoche nur mit Wasser. And I felt really, really weak, which is unusual for me. Und ich fühlte mich wirklich schwach, was ungewöhnlich für mich ist. Because like since 83 I've done long fasts every single year, never missed a year. Denn seit 1983 habe ich jedes Jahr lange Fastenzeiten gehabt. Ich habe kein Jahr verpasst. 40 days without food, 50 days without food. 40 Tage ohne Essen, 50 Tage ohne Essen. Like more than 30 years every year. Über 30 Jahre lang jedes Jahr. So that morning I was so, so weak. An diesem Morgen war ich so, so schwach. I said to Debbie, sweetheart, I don't know, something is not right. I feel really weak. Ich sagte zu Debbie, Liebling, irgendetwas stimmt nicht. Ich fühle mich wirklich schwach. She said, well, why don't you just lay down on the couch? Sie sagte, warum legst du dich nicht auf das Sofa? I'm gonna go to the bedroom and I'm gonna go and pray. Und ich werde ins Schlafzimmer gehen und ich werde dort beten. She said, just lay down here. Sie sagte, leg dich hier hin. So, I was so weak I could hardly make it to the couch. Ich war so schwach, dass ich es kaum zum Sofa schaffte. Lay down. Ich legte mich hin. And the moment I lay down, my body began to shake, like shake violently. In diesem Moment, als ich mich hinlegte, fing mein Körper an zu zittern. Er zitterte heftig. Went into a trance, into ecstasy. That's biblical if you don't trust me. Ich fiel in eine Trance, in Ekstase. Das ist biblisch, falls du mir nicht vertraust. Es passierte Petrus. Es passierte bei ihm auch, als er hungrig war. So eat something, son. Also iss etwas, Sohn. Or don't eat if you want ecstasy. Oder iss nicht, wenn du Ekstasen haben möchtest. This moment my body was shaking, I went into this ecstasy and bang, my spirit left my body and I was in heaven. In diesem Moment zitterte also mein Körper und ich fiel in diese Ekstase. Und zack, mein Geist verließ meinen Körper und ich war im Himmel. Und in dem Moment, als ich im Himmel war, Jesus stood at my right side. Stand Jesus an meiner rechten Seite. Look, people talk to me many times, what does Jesus look like and all this stuff. Viele Leute fragen mich, wie sieht Jesus aus und solche Sachen. Here is what I have to tell everybody. Hier ist, was ich allen Leuten sagen muss. I've had experiences of heaven, I've had death experiences, I've had encounters with Jesus and dreams and all sorts of things. Ich hatte Erlebnisse im Himmel, ich hatte Nahtoderfahrungen, ich hatte Begegnungen mit Jesus in Träumen und all solche Dinge. So the same thing, the most remarkable things about Jesus is his eyes. Ich werde immer dasselbe sagen. Das Bemerkenswerteste an Jesus sind seine Augen. His eyes speak really loud. Seine Augen sprechen wirklich laut. Very, very strong. Sehr, sehr stark. You know, I've learned from heaven that it's very important to look into the eyes of people. Ich habe vom Himmel gelernt, dass es sehr wichtig ist, in die Augen von Menschen zu schauen. I always look into people's eyes. Ich schaue den Leuten immer in die Augen. Because eyes speak. Denn Augen sprechen. So, as I looked into Jesus' eyes, I saw a seriousness that I've met seen very few times. Als ich in Jesu Augen schaute, sah ich eine Ernsthaftigkeit, die ich nur selten gesehen habe. Strong emotion of urgency came out of his eyes. Und die starke Emotion der Dringlichkeit kam aus seinen Augen heraus. That was the strongest impression. Das war ein starker Eindruck. And he looked at me with this very serious look. Dann schaute er mich mit einem sehr ernsten Ausdruck an. Er sagte, Reinhard, we're not in the last hour, we're in the last minute. Wir sind nicht in der letzten Stunde, wir sind in der letzten Minute. He had a huge trumpet in his hand. Er hielt eine riesige Trompete in seiner Hand. And he said, er sagte, I'm getting ready to blow the trumpet and I'm getting ready to return. Ich mache mich bereit, die Trompete zu blasen und ich mache mich bereit, wiederzukommen. He told me things about the last and final greatest harvest. Er erzählte mir Dinge über die letzte und abschließende Ernte. Happened before he comes back. Sie wird passieren, bevor er wiederkommt. He told me that it'll be a quick harvest. Er erzählte mir, dass es eine schnelle Ernte sein wird. It's not going to be a harvest that you have time to prepare once it actually arrives. Es wird keine Ernte sein, bei der du Zeit hast, dich darauf vorzubereiten, wenn sie erst einmal da ist. Prepare themselves beforehand can take part in it. Nur die Menschen, die sich vorher vorbereitet haben, können daran teilhaben. That was the urgency. Das war die Dringlichkeit. But then he also shared something else with me. Aber dann teilte er mir noch etwas anderes mit. Jesus told me that approximately only 10% of all of his children are ready. Jesus sagte zu mir, dass nur etwa 10% seiner Kinder bereit sind. So, if we take this as an average now, wenn wir das als Durchschnitt nehmen, that means that 9 out of 10 people who are listening to me right now and watching me are not prepared for the return of Jesus. Bedeutet dies, dass 9 von 10 Personen, die mir gerade zuhören und zuschauen, nicht vorbereitet für die Wiederkunft Jesu sind? Are you ready? Bist du bereit? When I'm saying I'm not ready, I'm not talking about going to hell. Wenn ich frage, bist du bereit, spreche ich nicht davon, in die Hölle zu gehen. Because Jesus said of his children, of the Lord's children. Denn Jesus sagte, von den Kindern des Herrn, children of the Father. Den Kindern des Vaters. So, look. Schau. If 90% of all Christians are not ready for the return of Jesus. Wenn 90% aller Christen nicht bereit sind für die Wiederkunft Christi, it has eternal consequences. Hat das ewige Konsequenzen. I'm not talking about going to hell. If you accepted Jesus and believe in him until the end, you're going to heaven. Ich spreche nicht davon, in die Hölle zu gehen. Wenn du Jesus angenommen hast und an ihn glaubst, bis zum Ende, wirst du in den Himmel kommen. Do you understand this? Verstehst du das? I'm not talking about this. Ich spreche nicht davon. But as I described in one video, eternity starts here and is just a continuation after life on earth. Aber wie ich in einem Video erklärt habe, beginnt die Ewigkeit hier und es ist nur eine Fortsetzung, nachdem das Leben auf der Erde beendet ist. So if you are not ready when Jesus comes back, here's what's going to happen. Falls du nicht bereit bist, wenn Jesus zurückkommt, wird Folgendes geschehen. Eternity is going to live differently than it would have been lived if you would have been ready. Du wirst deine Ewigkeit anders leben, als du sie leben würdest, wenn du bereit wärst. Look, Jesus will come in 2 ways. Jesus wird auf 2 Weisen kommen. I think that's the right way to express it. Ja, ich denke, das ist die richtige Ausdrucksweise. I'll explain it to you. Ich werde es dir erklären. For many people, he will come back as a thief in the night. Für viele Leute wird er als Dieb in der Nacht kommen. Surprised. Überraschend. Shocked. Als Schock. Wanting to change things, but it's too late. Sie wollen Dinge ändern, aber es ist zu spät. But for me, he will not come back as a thief in the night. Aber für mich wird er nicht als Dieb in der Nacht kommen. For me, he will come back as my beloved bridegroom, for whom I can't wait to come back. Für mich wird er als mein geliebter Bräutigam kommen, dessen Rückkehr ich kaum erwarten kann. So, is he coming back for you as your bridegroom or is he coming back for you as a thief in the night? Kommt er zu dir als dein Bräutigam oder kommt er als Dieb in der Nacht? Think about this important statement. Denk über diese wichtige Aussage nach. I'm going to share something that I've never shared publicly with anybody ever. Never shared publicly. Never, never, never. Ich werde etwas erzählen, was ich noch nie öffentlich mit jemand geteilt habe. Noch nie. Very, very carefully. Und ich sage das sehr vorsichtig. And you can do with it whatever you choose to do with it. Und du kannst damit machen, was du willst. This is not Bible teaching, this is not doctrine. I'm telling you something simple experience. Das ist keine Bibellehre, das ist keine Doktrin. Ich erzähle dir einfach eine Erfahrung von mir. When I had this experience with Jesus taking me to heaven and telling to me about his coming back very soon. Als ich diese Erfahrung hatte, als Jesus mich in den Himmel brachte und mir von seiner baldigen Wiederkunft erzählte, that night I actually had several experiences that was really interesting. I mean, just too crazy to tell you. In dieser Nacht hatte ich mehrere Erlebnisse, die zu verrückt waren, um sie zu erzählen. Like strange prophetic experiences. Seltsame prophetische Erlebnisse. Am Anfang sprach ich nicht darüber, dass Jesus bald wiederkommt und wir in der letzten Minute sind. But I'm going to tell you something. Aber ich werde dir etwas sagen. I'm 59. Ich bin 59. And I'm not preparing myself to retire. Und ich bereite mich nicht auf den Ruhestand vor. But I'm preparing myself every day for the coming back of my Jesus. Aber ich bereite mich jeden Tag auf die Wiederkunft meines Jesus vor. I am so convinced in my heart that he's coming in my lifetime. Ich bin so überzeugt in meinem Herzen, dass er in meiner Lebenszeit kommt. Ich glaube wirklich nicht, dass wir noch weitere 20 Jahre übrig haben. So here's what happened. Folgendes ist passiert. I was in Spain, in Madrid, some years ago. I would have to look at my diary. I don't remember if it's 4 or 5 years ago. Ich war in Spanien, in Madrid, vor ein paar Jahren. I preached there at a conference. Ich predigte dort bei einer Konferenz. And at that same conference, there was another preacher. It's a very good friend of mine. Und bei dieser Konferenz war ein anderer Prediger, der ein sehr guter Freund von mir ist. Aloysio Silva. Aloysio Silva. After I shared my experience with heaven and with Jesus, nachdem ich meine Erfahrung im Himmel und mit Jesus mitgeteilt hatte, and he said he's coming back soon, und dass er sagt, er werde bald kommen, a woman sent me an audio. Schickte mir eine Frau eine Sprachnachricht. She was very nervous and very scared to send this audio to me. Sie sagte, sie war sehr nervös und hatte Angst, mir diese Nachricht zu schicken. She wanted to send it to me earlier, but she didn't. Sie wollte es mir früher schicken, aber sie tat es nicht. Aber als sie mich über die Wiederkunft Jesu reden hörte, wusste sie, dass sie es mir erzählen musste. Diese Frau hatte einen Traum. Ich weiß nicht mehr, ob der Traum wiederholt kam oder ob er einmalig war. Ich muss das Audio nochmal anhören. In the dream, Jesus said to her, in dem Traum sagte Jesus zu ihr, that he's coming back within X amount of years. Dass er innerhalb von X Jahren zurückkommen wird. I'm not gonna tell you, but it's a short time. Ich sage euch nicht wie lange, aber es ist eine kurze Zeit. Very short time. Sehr kurze Zeit. This woman had this dream and she was very disturbed by it. Diese Frau hatte diesen Traum und sie war sehr verstört von ihm. Selbst die Bibel sagt, dass niemand den Tag und die Zeit seiner Wiederkunft kennt. About a day and an hour. We're talking about a time frame. Wir sprechen nicht von einem Tag und einer Stunde, wir sprechen von einem Zeitraum. So Jesus told her in which amount of years, before which amount of years he will come back. Jesus sagte ihr also, in welchem Zeitraum er zurückkommen wird. She didn't share this. Sie erzählte das nicht. But the dream was very real, so she didn't. It bothered her. It was in her heart. Aber der Traum war sehr real, deshalb beunruhigte er sie in ihrem Herzen. She happened to go to the conference in Madrid. Sie kam auf die Konferenz in Madrid. It was a Brazilian conference in Madrid. Es war eine brasilianische Konferenz in Madrid. And she was sitting in a meeting. Und sie saß in dem Treffen in der Konferenz. It was in the same meeting and I remember it as clearly. Ich war bei demselben Treffen und ich erinnere mich noch ganz klar daran. And it was Aloysio's turn to preach. Aloysio war an der Reihe zu predigen. She sat in the meeting and she prayed something like this. Sie saß in dem Treffen und betete etwas wie: Lord, Herr, if this is really from you, this dream, and you're really coming back before this year, wenn dieser Traum wirklich von dir ist und du wirklich zurückkommst, bevor dieses Jahr kommt, I want you to, as a sign, let Pastor Aloysio Silva preach about the coming of the Lord. Möchte ich, dass du als Zeichen Pastor Aloysio über die Wiederkunft des Herrn predigen lässt. You know, I've known Aloysio for, oh my goodness, more than 20 years. Ich kenne Aloysio seit mehr als 20 Jahren. I have no idea how many sermons, because we travel to conferences together, preach to conferences together. Ich weiß nicht, wie viele Predigten ich gehört habe, denn wir reisten gemeinsam zu Konferenzen, predigten gemeinsam auf Konferenzen. He did something at that meeting that I've never in my whole life seen him do. Er tat etwas bei diesem Treffen, was ich nie in meinem ganzen Leben erlebt habe. Went to the stage. Er ging auf die Bühne. And he began to preach. Und fing an zu predigen. Now, he's known as a teacher. Er ist bekannt als Lehrer. That's what he's known and that's what he loves to do most. Dafür ist er bekannt und das macht er am liebsten. Just teach structured. He can teach for hours. Einfach lehren, strukturiert. Er kann stundenlang lehren. So he goes to the pulpit and he starts to preach. Er ging also zur Kanzel und begann zu predigen. But then he stops. Aber dann hörte er auf. And he says, und er sagte, something like this. Etwas wie das. I'll quote me the exact words. Ich zitiere nicht die exakten Worte. He says, I have to preach something else because the Holy Spirit is telling me. Er sagte etwas wie das: Ich muss etwas anderes predigen, denn der Heilige Geist sagt es mir. He was so troubled. I've never seen Aloysia so troubled by the Holy Spirit. Never. Ich erinnere mich, er war so aufgewühlt. Ich habe Aloysia nie so aufgewühlt vom Heiligen Geist gesehen. Nie. For me, that was the biggest miracle because when he gets into the pulpit, he knows what he's teaching. Für mich war dies das größte Wunder, denn wenn er auf die Bühne geht, weiß er, was er lehren wird. And he already started the message. Und er hat mit der Botschaft schon begonnen. And he stopped and he changed it. Doch er hörte auf und änderte sie. And he said, I have to preach about the coming of the Lord. Und er sagte, ich muss über das Kommen des Herrn sprechen. This woman sent me this message. Diese Frau schickte mir also diese Nachricht. And I was in the meeting. Und ich war in dem Treffen. So I said to her, deshalb sagte ich zu ihr, dream and your experience with Madrid confirms everything that Jesus is saying to me. Dein Traum und deine Erfahrung in Madrid bestätigt mir alles, was Jesus zu mir sagte. We don't have as much time as most Christians think. Wir haben nicht so viel Zeit, wie die meisten Christen denken. But I want you to understand something. Aber ich möchte, dass du etwas verstehst. Very few Christians live like they actually really believe in it. Sehr wenige Christen leben, als ob sie tatsächlich daran glauben. Let me ask you a question. Ich will dir eine Frage stellen. If you would absolutely for sure know that Jesus will come back next month. Wenn du absolut sicher wüsstest, dass Jesus nächsten Monat kommt, what would you change in your life? Was würdest du ändern in deinem Leben? I want you to really think about this question. Ich möchte, dass du wirklich über diese Frage nachdenkst. If you have a whole bunch of things that you would change, you are not living like your bridegroom is at your door. Wenn du eine Menge Dinge hast, die du ändern würdest, dann lebst du nicht so, als ob dein Bräutigam vor deiner Türe steht. I can honestly say, ich kann ehrlich sagen, that if Jesus had run out tomorrow morning and come back, there was nothing I would change in my life. Dass ich, wenn Jesus sagen würde, Reinhard, ich komme morgen zurück, nichts in meinem Leben ändern würde. I would continue living the way I live. Ich würde genauso weiterleben, wie ich lebe. Radically and ridiculously generous. Radikal und absurd großzügig. Pouring out my life and weeping many nights and many days for the poor and hopeless children in Brazil. Mein Leben hingebend und viele Nächte und Tage lang weinend für die armen und hilflosen Kinder in Brasilien. Now to the lost. Mich nach den Verlorenen ausstreckend. And spending time in the presence of my beloved bridegroom. Und Zeit in der Gegenwart meines geliebten Bräutigams verbringend. This morning a man came to my house. Heute Morgen kam ein Mann in mein Haus. He's a guy that I asked to come and fix something when I first moved here. Ich bat ihn hier etwas zu reparieren, als ich neu hierher zog. And when he first came here, I found that he's not a Christian. Als er herkam, fand ich heraus, dass er kein Christ ist. So I led him to Jesus all my steps. Also führte ich ihn zu Jesus durch all die Schritte. And I asked him a couple of weeks ago if he come back and need something else fixed. Ich bat ihn vor ein paar Wochen wiederzukommen, weil etwas anderes repariert werden muss. He said, I'm in the hospital. Er sagte, ich bin im Krankenhaus. He had an appendicitis. Er hatte eine Blinddarmentzündung. They rushed him in and quickly operated him. Sie brachten ihn schnell dorthin und operierten ihn. The doctors messed him up. Die Ärzte machten Fehler. So he's going to go back and do another surgery and he's got a hernia now here in the stomach and he's not so good, but he can work. Deshalb muss er jetzt zurück und braucht eine weitere OP. Er hat eine Hernie im Bauchraum und es geht ihm nicht so gut, aber er kann arbeiten. Also legte ich meinen Arm um ihn. I said, I know a Jesus that heals. Ich sagte, ich kenne einen Jesus, der heilt. Do you mind if I pray for you? Ist es okay, wenn ich für dich bete? Do you know, it was really funny. Weißt du, was wirklich lustig ist? He took his hat off because he always wears a baseball cap. Er nahm seine Mütze ab, denn er trägt immer eine Baseballmütze. And he took it off. Und er setzte sie ab. But that's, I've seen it many times. Ich habe das schon oft gesehen. But he actually took his mask off too when I prayed for him. Aber setzte auch seine Maske ab, als ich für ihn betete. So cute. So süß. You know, and I felt the power of Jesus in my hand. Und ich spürte die Kraft Jesu in meinen Händen. Listen, if you know that he's coming back, you can't live carelessly. You can't. Wenn du weißt, dass er zurückkommt, kannst du nicht sorglos leben. Das geht nicht. Ask a simple question. Stell dir eine einfache Frage. If he comes back next week, what's going to happen to the money? Wenn er nächste Woche zurückkommt, was passiert mit all dem Geld? Do you know what's happening with my money? Weißt du, was mit meinem Geld passiert? The children are being fed, houses are being built. Die Kinder wurden ernährt, Häuser wurden gebaut. And I use it to enjoy the goodness of God in my life. Und ich verwende es, um die Güte Gottes auch in meinem Leben zu genießen. If Jesus will come back tomorrow. Wenn Jesus morgen zurückkommt. Are there lost that you wished you would have shared him with? Gibt es Verlorene, denen du gerne von ihm erzählt hättest? The question is, what will he come back for you for, bridegroom or thief? Die Frage ist, wie kommt er für dich zurück? Als Bräutigam oder als Dieb? So when this woman shared me this dream, for me it became so clear. Als diese Frau mir ihren Traum erzählte, wurde es für mich so klar. My own experience, which I will tell you later. Meine eigene Erfahrung, die ich dir später erzähle. My experience. Eine andere Erfahrung. The experience where I woke myself up from something screaming out of my spirit. Die Erfahrung, als ich aufwachte, weil etwas aus meinem Geist herausschrie. My heaven experience is when Jesus held the trumpet in the hand and said he's about to come back. Meine Himmelserfahrung war, als Jesus die Trompete in der Hand hatte und sagte, dass er bald zurückkommt. Plus that dream in the woman life, and then she said, "If I lose you, I'll preach. You know, I know it's from you, Lord." Plus dieser Traum im Leben der Frau, die sagte, wenn Aloisio das predigt, weiß ich, dass er von dir ist, Herr. And there's another thing. Und da ist noch etwas. Do a little research. Forsche ein bisschen nach. In the last about 4 or 5 years. In den letzten 4 bis 5 Jahren. A lot of children have had prophetic experience, have had dreams, had had visions. And heard the voice of Jesus all telling them the same thing, he is coming back. Hatten viele Kinder eine prophetische Erfahrung, Träume, Visionen und sie hörten die Stimme Jesu, die allen dasselbe mitteilte, er kommt zurück. Überall auf der Welt. He is literally at the doorstep. Er ist buchstäblich an der Türschwelle. So I have to help you to prepare yourself. Deshalb muss ich dir helfen, dich vorzubereiten. So people are ready and prepared, then what's going to happen when he comes back? Wenn die Leute nicht bereit und vorbereitet sind, was passiert dann, wenn er zurückkommt? So here's a scripture that has gripped me. Hier ist eine Schriftstelle, die mich gepackt hat. 2 Timothy chapter 4. 2. Timotheus Kapitel 4. Paul is at the end of his life. Paulus ist am Ende seines Lebens. What is he saying in verse 6? Schau, was er sagt in Vers 6. He says, "For I am already being poured out as a drink offering." Er sagt, denn ich werde schon ausgegossen als ein Trankopfer. And the time of my departure is at hand. Und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. I fought the good fight. Ich habe den guten Kampf gekämpft. I finished the race. Ich habe das Rennen vollendet. Kept the fight. Ich habe den Glauben bewahrt. Schau dir das an. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. The Lord, the righteous judge, will give to me on that day. Die mir der Herr, der gerechte Richter, mir an jedem Tag geben wird. And not only to me. Nicht aber mir allein. But to everybody who loved his appearing or his... Sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben oder sein It's Kommen. Very clear. Es ist ganz klar. Paul is literally coming to the end of the life. He says, "I know my departure is at hand." Paulus kommt buchstäblich ans Ende seines Lebens. Er sagt, mein Aufbruch ist nahe. And as he is at the end of his life, he does a couple of things. Da er am Ende seines Lebens ist, tut er ein paar Dinge. He looks back to the past. Er schaut zurück in die Vergangenheit. He looks at the present. Er schaut auf die Gegenwart. And looks at the future. Er schaut in die Zukunft. Past, present, future. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. My friend, your past, your presence and your future are interconnected and inseparable. Mein Freund, deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft sind miteinander verbunden und untrennbar. Wusstest du das? Look, God is not a God of time. Gott ist nicht ein Gott der Zeit. I mean, eternity has no beginning and no end. Die Ewigkeit hat keinen Anfang und kein Ende. The eternal God. Gott ist der ewige Gott. God, you know, oh, I'm gonna say that. Forget it. Gott, nein, ich sage das anders. Vergiss es. Well, people are so hung up about time. Die Leute haben sich an der Zeit aufgehängt. Like God works in time. Dass Gott in bestimmten Zeiten wirkt. I can see that in the scripture. Ich finde das nicht in der Schrift. God is a God of eternity. Gott ist ein Gott der Ewigkeit. God is with him. One day is like 1,000 years. Die Bibel sagt, ein Tag ist für ihn wie 1,000 Jahre. So God lives in his realm of eternity. He doesn't live in human terms and time span. Gott lebt also in seinem Reich der Ewigkeit. Er lebt nicht in menschlichen Zeitspannen. For God, the past, the present, the future is actually one. Für Gott sind die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft in Wirklichkeit eins. In Philippians chapter 2. Deshalb sagt Paulus in Philipper 3. He says, "One thing I do, one thing." Er sagt, eines tue ich, eine Sache. And he mentions two things. Dann erwähnt er zwei Dinge. He says, "I forget what's behind me and I stretch out and reach towards what's ahead of me." Er sagt, ich vergesse, was hinter mir ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. So think. Also überleg. He says one thing, but he talks about two. Er sagt eine Sache und dann spricht er von zwei. Because these two are one thing, because present, past and future is all one before God. Weil diese zwei eine Sache sind, denn die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft sind alle eins vor Gott. They're not three things. Es sind nicht drei Sachen. So your past and your present and your future are literally connected with each other. Deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft sind buchstäblich miteinander verbunden. And eternity is part of your future. Die Ewigkeit ist Teil deiner Zukunft. It's all connected. Es ist alles verbunden. And Paul is very, very clearly talking about. Paulus spricht eindeutig davon. So the first thing he says here, das erste, was er hier sagt, he says, I am already being poured out as a drink offering. Ich wurde bereits ausgegossen als ein Trankopfer. He doesn't say he is going to be poured out as a drink offering. Er sagt nicht, er wird als Trankopfer ausgegossen werden. So when he talks about he's being poured out as a drink offering, he's not talking about his death. Wenn er also sagt, er wurde als Trankopfer ausgegossen, spricht er nicht von seinem Tod. He's not talking about his future and going to heaven. Er spricht nicht von seiner Zukunft und dass er in den Himmel geht. He's talking about his present time. Er spricht von seiner Gegenwart. I am being poured out. That's right now happening. Ich bin als Trankopfer ausgegossen. Das passiert genau jetzt. He said, my departure is at hand. That is clear future. Er sagt, mein Aufbruch ist nahe. Das ist eindeutig Zukunft. So he's talking about the future, but he's also talking about the present. Er spricht also über die Zukunft, aber auch über die Gegenwart. And here I'm going to talk about this other experience that I had. Und jetzt spreche ich über diese andere Erfahrung, die ich hatte. All about the same time. Etwa zu derselben Zeit. God was doing all this stuff in my life. Als Gott all diese Dinge in meinem Leben tat, weckte ich mich selbst auf, Nacht für Nacht für Nacht. You know, I woke myself up speaking. I do that quite a lot, actually. Ich weckte mich tatsächlich selbst auf durch Sprechen. Ich mache das ziemlich oft. In the beginning, this was very strange for my wife. Am Anfang war das sehr seltsam für meine Frau. First got married, my wife actually did paper and pen on her nightstand because when I woke up at night or many times I speak in my sleep before I wake myself up, she would ask me questions and I would answer them. Als wir frisch verheiratet waren, hatte meine Frau Papier und Stift auf ihrem Nachttisch. Denn wenn ich nachts aufwachte oder oft spreche ich auch im Schlaf, bevor ich mich aufwecke, und sie stellte mir Fragen, die ich beantwortete. Und ich habe sie wirklich beantwortet. In my sleep. In meinem Schlaf. So no secrets. Also keine Geheimnisse. But here's what happened. Folgendes passierte damals. I first began to cry something from deep in my spirit. Zuerst fing ich an, etwas tief aus meinem Geist herauszurufen. Then his words came out of my mouth. Dann kamen seine Worte aus meinem Mund heraus. And then the words, the noise of my own words woke me up. Dann weckte mich das Geräusch meiner eigenen Worte auf. And here are the words that I kept screaming. Hier sind die Worte, die ich immer wieder schrie. Pour me out, Lord. Pour me out. Pour me out. Schütte mich aus, Herr. Schütte mich aus. Pour out. I want to be poured out. Okay. I want to be poured out. Ich möchte ausgegossen werden. Ich möchte ausgegossen werden. Ich möchte ausgegossen werden. Und als das mehrere Tage lang passierte, I began to think I have to study this in the Bible. Dachte ich, ich muss das in der Bibel studieren. And then I began to look at what it means to be a drink offering. Dann schaute ich nach, was es bedeutet, ein Trankopfer zu sein. Most Christians don't even know what a drink offering is. Die meisten Christen wissen gar nicht, was ein Trankopfer ist. Of course, Paul knew it. He knew the scriptures. Paulus wusste das natürlich, denn er kannte die Schriften. A drink offering is something very, very powerful. Ein Trankopfer ist etwas sehr Kraftvolles. We read this mainly in the book of Numbers. Wir lesen das vor allem im vierten Buch Mose. So here is what happened. Folgendes passierte. God told the people to bring an offering for their sin. Gott trug den Leuten auf, ein Opfer für ihre Sünden zu bringen. And as the offering was brought for sin, God also wanted a drink offering. Und als das Opfer für die Sünden gebracht wurde, wollte Gott auch ein Trankopfer. A drink offering was wine that you poured on top of the sacrifice for the sin. Ein Trankopfer war Wein, den man über das Opfer für die Sünden goss. Think. Denk nach. A drink offering was not the offering that would actually deal with your sin. Ein Trankopfer war nicht das Opfer, das sich um deine Sünden kümmerte. So the animal was slain for that. Das Tier wurde dafür geschlachtet. But when wine was poured on top of the sacrifice for the sin. Aber wenn Wein über das Opfer für die Sünde gegossen wurde. Look what Numbers 15:7 says. Schau, was 4. Mose 15, Vers 7 sagt. And as a drink offering, you shall offer 1/3 of a hin of wine. As a sweet aroma to the Lord. Und als Trankopfer sollst du einen Drittel eines Hin Weines gießen zum lieblichen Geruch dem Herrn. So in other words, God is saying, oh, this smells so good. Mit anderen Worten sagt Gott, oh, das riecht so gut. So the sacrifice of the animals removed the sin of the people. Das Opfer des Tieres entfernte also die Sünden der Leute. Then there was an offering poured upon the offering. Dann gab es ein Opfer, das über das Opfer gegossen wurde. So what is Paul saying? He says, I am being put up. Was sagt Paulus also, wenn er sagt, ich werde schon ausgegossen? It's the sacrifice upon the sacrifice. Es ist das Opfer über dem Opfer. Jesus Christ is the perfect sacrifice. Jesus ist das perfekte Opfer. And Paul understood 2 Corinthians 5:15. Paulus verstand 2. Korinther 5:15. Here's what it says. Dort steht: One died for all. Einer ist für alle gestorben, so that those who now live, damit die, welche nun leben, no longer live for themselves, nicht mehr für sich selbst leben, but for him who died for them, sondern für den, der für sie gestorben ist. So here's what Paul understood. Paulus begriff Folgendes. Jesus, the perfect sacrifice. Jesus ist das perfekte Opfer. He's so beautiful and he's so powerful. Er ist so herrlich und so mächtig. He is worthy to have my life. Pour it out on top of the beautiful sacrifice. Er ist es wert, dass ich mein Leben ausgieße über dieses herrliche Opfer. So here's my question. Hier ist meine Frage. What are you doing with your life? Was machst du mit deinem Leben? Jesus is coming back. Prepare yourself quick. Jesus kommt zurück. Bereite dich schnell vor. How do you prepare yourself? Wie bereitest du dich vor? Don't worry, we'll tell you that. Keine Sorge, ich werde es dir sagen. The first thing that you need to understand, aber das Erste, was du verstehen musst, ist, wenn du dein Leben nicht über das Opfer von Jesus Christus ausgießt, it won't smell sweet. Wird es nicht süß riechen. Look, I've never seen more miserable people than self-centered and self-focused people. Ich habe nie elendere Menschen gesehen als selbstzentrierte und ich-fokussierte Menschen. But I've never seen happier people than people who live sacrificially, pouring out their lives upon the sacrifice of Jesus. Aber ich habe nie glücklichere Menschen gesehen als die, die ihr Leben opferbereit über das Opfer Jesu ausschütten. Do you know, whenever there's frustration in my life, immer wenn es Frust in meinem Leben gibt, I immediately realize, I stop myself and I realize, erkenne ich sofort, ich halte an und erkenne, that I've started to make either myself or something in my life the focus. Dass ich entweder mich selbst oder etwas in meinem Leben zum Fokus gemacht habe. And I kick myself off the throne of my life again. Und ich kicke mich wieder vom Thron meines Lebens herunter. Whenever I'm poured out upon the perfect sacrifice of Christ, there is joy, there is happiness, there is victory. Immer wenn ich ausgegossen bin über das perfekte Opfer Christi, gibt es Freude, Fröhlichkeit, Sieg. Paul understood this. Paulus hat das begriffen. He understood that the only life that even makes sense and is going to prepare myself for the coming of Jesus is to pour my life out like a drink offering. Er begriff, dass das einzige Leben, das Sinn macht und durch das ich mich auf das Kommen Jesu vorbereite, ein ausgegossenes Leben als Trankopfer ist. Er sagt das in mehreren Bibelversen. Romans 8:18, he says, but I consider that the temporary short suffering is nothing compared to the eternal glory that awaits for us. Römer 8:18, denn ich bin überzeugt, dass das vorübergehende kurze Leiden nichts ist gegenüber der ewigen Herrlichkeit, die auf uns wartet. Philippians 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. Er sagt in Philipper 1:21, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Paul understood this. He was gladly and happily pouring out his life. Weil Paulus das verstand, goss er sein Leben gerne und freudig aus. So that's the first way to prepare yourself. Das ist die erste Art, dich vorzubereiten. You have to give a response to the perfect sacrifice of Jesus. Du musst eine Reaktion auf das perfekte Opfer von Jesus zeigen. You have to prepare yourself for that when he comes back as your bride. Du musst dich vorbereiten, dass er, wenn er zurückkommt, als dein Bräutigam zurückkommt. Not like a thief in the night. Und nicht wie ein Dieb in der Nacht. So that's the present time. That's what he's talking about. It's happening right now. Das ist die Gegenwart. Darüber spricht er genau jetzt. But he knew that life is over now because he said, my time of departure is at hand. Aber er wusste, dass das Leben jetzt zu Ende ist, denn er sagte, mein Aufbruch ist nahe. So he's looking back. Also schaut er zurück. Look, he knows it's the end of his life. Er weiß, es ist das Ende seines Lebens. If you would know that the end of your life is in 2 weeks. Wenn du wüsstest, dass das Ende deines Lebens in 2 Wochen wäre. Can you say what he said? Kannst du dann sagen, was er gesagt hat? He said, I fought the good fight. Er sagte, ich habe den guten Kampf gekämpft. Most Christians that I know personally, and I can say this with all honesty. Die meisten Christen, die ich persönlich kenne, und ich sage das in aller Ehrlichkeit, they do not fight the good fight. Kämpfen nicht den guten Kampf. They fight the bad fight. Sie kämpfen den schlechten Kampf. What's a good fight? Was ist ein guter Kampf? A good fight is a fight that appropriates the victory of Jesus on the cross. Ein guter Kampf ist ein Kampf, der den Sieg von Jesus am Kreuz anwendet. A fight is a fight where you have to fight and work so hard to get the victory. Ein schlechter Kampf ist ein Kampf, bei dem du so sehr und hart arbeitest, um den Sieg zu erlangen. So most Christians fight the bad fight. Die meisten Christen kämpfen den schlechten Kampf. Always trying to get some kind of victory that in reality Christ already won. Sie versuchen ständig einen Sieg zu erlangen, den Christus in Wirklichkeit bereits am Kreuz gewonnen hat. Okay, so he says. Er sagt also. He says, look, when I look back at my whole life. Er sagt, wenn ich zurückschaue auf mein ganzes Leben. I can say these four things. Kann ich diese vier Dinge sagen. Number one, I fought the good fight. Erstens, ich habe den guten Kampf gekämpft. Then he said, I finished the race. Dann sagt er, ich habe das Rennen beendet. I've kept the faith. Ich habe den Glauben behalten. Then he talks about what's prepared for him now. Dann spricht er darüber, was jetzt für ihn bereitet ist. So there are three key things that he said. Es gibt drei Schlüsselelemente, die er anspricht. One, the fight he fought was a good fight, and he said, it's been really good. Nummer eins, der Kampf, den er kämpfte, war ein guter Kampf und er sagte, er war wirklich gut. Well, then he says, I've actually finished the race. He said, I fulfilled everything God had for me. Aber dann sagte er, ich habe tatsächlich den Lauf beendet. Ich habe alles erfüllt, was Gott für mich hatte. Und ich habe den Glauben bewahrt. How many people have not kept the faith and because of that the fight was a bad fight and because of that they never finished the race? Wie viele Menschen haben den Glauben nicht bewahrt und deshalb war der Kampf ein schlechter Kampf und deshalb haben sie das Rennen nicht beendet? I was a very young man. Ich war ein sehr junger Mann. And one day God said to me, und eines Tages sagte Gott, er sagte, Reinhard, viele von meinen Kindern beenden ihr Leben, bevor sie das Rennen beenden. Don't be one of those. Sei keiner von ihnen. So I didn't understand this as a young man. Ich habe das als junger Mann nicht verstanden. So I began to ask the Lord what that means. Deshalb fragte ich den Herrn, was das bedeutet. So the Lord began to speak to me. Also fing der Herr an, zu mir zu sprechen. And he said to me, look, Reinhard. Er sagte, schau, Reinhard. If you finish your life here on earth before you complete the God-given purpose, you finish your life before you finish your race. Wenn du dein Leben hier auf Erden beendest, bevor du den gottgegebenen Zweck erfüllst, beendest du dein Leben, bevor du das Rennen beendet hast. I had a kind of a mentor and kind of a spiritual father to me. Ich hatte einen Mentor, der eine Art geistlicher Vater für mich war. And he was a very godly man. Er war ein sehr gottesfürchtiger Mann. A powerful, powerful, powerful God of man. Ein sehr, sehr vollmächtiger Mann Gottes. He came to visit me once. I already lived in America. Er besuchte mich einmal, als ich bereits in Amerika lebte. He was the pastor of one of the greatest churches in his country. Er war der Pastor einer der größten Gemeinden in seinem Land. And he said he wants to come and visit me. Er sagte, er wolle kommen und mich besuchen. Oh my goodness, I felt so honored. Du meine Güte, ich fühlte mich so geehrt. This great man of God would come to visit me in America. Dieser große Mann Gottes würde mich in Amerika besuchen. So picked him up from the airport. Ich holte ihn am Flughafen ab. And we sat at our house. Und er saß in unserem Haus. And he said to me something that made me so sad. Und er sagte etwas zu mir, das mich so traurig machte. He said, Reinhard, the elders of my church sent me over here. Er sagte, Reinhard, die Ältesten meiner Gemeinde schickten mich hierher. He was in Europe. Er war in Europa. An amazing, powerful, great church. In einer fantastischen, vollmächtigen Gemeinde. Financially very well established church. Finanziell eine sehr gut aufgestellte Gemeinde. A church that had the potential to literally transform the town and maybe the nation. Eine Gemeinde, die das Potenzial hatte, buchstäblich die Stadt oder vielleicht sogar das Land zu transformieren. Literally, they sent me over here. Er sagte, unsere Ältesten schickten mich herüber. They asked me to talk to you personally. If you would not move to our country and our town and become the senior pastor of this church. Und sie baten mich persönlich mit dir zu sprechen, ob du nicht in unser Land und unsere Stadt ziehen und der Hauptpastor dieser Gemeinde werden möchtest. I said. Ich sagte. Excuse me. Wie bitte? I said no. Ich sagte nein. I said you are the man who transformed the town through the life of this church. How can you even ask me to do that? Ich sagte, du bist der Mann, der die Stadt durch das Leben dieser Gemeinde transformiert hat. Wie können Sie mich bloß fragen, das zu tun? He said, no, I'm retired. Er sagte, nein, ich gehe in den Ruhestand. I looked him in the eyes. I said, what are you doing? Ich schaute ihm in die Augen und sagte, was tust du? He wasn't even that old. Er war noch nicht mal so alt. I think maybe he was 60 or 61 years old. Ich denke, er war vielleicht 60 oder 61 Jahre alt. Moment, my heart hurt. In diesem Moment hat mein Herz so weh. I said, you can't quit because look at the promises that you have. Look at the prophetic words that you have. Look at everything that God has spoken that hasn't been fulfilled. Ich sagte, du kannst nicht aufhören. Schau dir die Verheißungen an, die du hast. Schau dir die prophetischen Worte an, die du hast. Schau dir all das an, was Gott gesagt hat und was sich nicht erfüllt hat. Wounded in the ministry. Er war sehr verwundet durch den Dienst. He was very disappointed in the ministry. Er war sehr enttäuscht im Dienst. He experienced a lot of trouble and painful and hurtful things. Er hatte viele schwierige und schmerzhafte Dinge erlebt. So he decided to quit. Deshalb hatte er beschlossen, aufzuhören. And it wasn't too much longer he left this earth and he ended his life. Es war nicht sehr viel später, als er diese Erde verließ und sein Leben beendete. He finished his life, but never finished his race. Er beendete sein Leben, aber nicht seinen Lauf. How can I say that? Wie kann ich das sagen? I tell you why. Ich sage dir warum. Because he had many promises and prophetic words from God that he never fulfilled. Weil er viele Verheißungen und prophetische Worte von Gott hatte, die sich nie erfüllten. So his race was not yet finished. Deshalb war sein Lauf noch nicht beendet. When Jesus comes back, wenn Jesus zurückkommt, and you haven't finished your race, und du dein Rennen nicht beendet hast, it's going to be very sad. Wird das sehr traurig sein. If your life is over here on earth and your race has not yet been finished, it's going to be very, very sad. Wenn dein Leben hier auf der Erde zu Ende ist und dein Lauf noch nicht beendet ist, wird das sehr, sehr traurig sein. So you need to focus on running your race. Deshalb musst du dich darauf fokussieren, dein Rennen zu laufen. I'm going to say something to you that's going to be very powerful. Ich sage etwas zu dir, das sehr kraftvoll ist. It's going to be a great Instagram statement. Es ist eine großartige Instagram-Aussage. In order for you to finish your life well, um dein Leben gut zu beenden, you do not need the perfect theology. Brauchst du nicht die perfekte Theologie. But you need intimacy with Jesus. Aber du brauchst Intimität mit Jesus, Character, Charakter and courage. Und Mut. Did you hear that? Hast du das gehört? You know, if your theology is a little bit messed up, don't worry, the Lord will fix that. Wenn deine Theologie ein bisschen durcheinander ist, keine Sorge, der Herr wird das korrigieren. Who's got the perfect theology? Wer hat die perfekte Theologie? Nobody. Niemand. I tell you why. Ich sag dir warum. Because even Paul, the great apostle, said, "We know in part." Weil selbst der Apostel Paulus sagte, wir wissen nur stückweise. Our revelation grows. Das heißt, unsere Erkenntnis wächst. My revelation grows. Meine Erkenntnis wächst. Everybody's revelation grows. Die Erkenntnis aller wächst. People who have the attitude, "I know everything, I understand every scripture," it's arrogance. It's all it is. Leute, die die Einstellung haben, dass sie alles wissen und jede Bibelstelle verstehen, sind einfach arrogant. Ich sag dir, warum das arrogant ist. Weil all unser Wissen nur Stückwerk ist, unsere Erkenntnis wächst. Das passierte sogar dem großen Apostel Petrus, wenn du sein Leben und den Galaterbrief und die Apostelgeschichte studierst. You have good theology. Es ist gut, wenn du gute Theologie hast. That does not make sure you will finish your life and your race well. Aber das stellt nicht sicher, dass du dein Leben und dein Rennen gut beendest. If you have intimacy with Jesus, wenn du Intimität mit Jesus hast, if you learn how to develop your character, wenn du lernst, deinen Charakter zu entwickeln, and if you live a life of great courage, und wenn du lernst, ein Leben voll großen Mut zu führen, I guarantee you, you will finish your race well. Dann garantiere ich dir, du wirst dein Leben gut beenden. But look, aber schau. So Paul says, this is my present time, right now. I'm poured out. Paulus sagt also, das ist meine Gegenwart, ich gieße mich aus. He also says, dann sagt er auch, somebody's just been healed from sinusitis right now. Jemand wurde gerade von Nebenhöhlenentzündung geheilt. I don't know who's watching right now. Ich weiß nicht, wer gerade zuschaut. I know that somebody has a serious problem with sinusitis. Aber ich weiß, dass jemand ein ernstes Problem mit den Nebenhöhlen hat. Very, very infected. Sehr, sehr entzündet. Causes you sometimes even a headache. Es verursacht manchmal sogar Kopfschmerzen. The Lord is going to completely clear your sinuses. Der Herr wird deine Nebenhöhlen komplett freimachen. And he's going to clear infections that are all the way up in your sides here. Er wird alle Entzündungen entfernen, die in deinen Seiten hier sind. So Holy Spirit, I really do thank you. Heiliger Geist, ich danke dir wirklich. We can always trust you for miracles. You're so good. Wir können dir immer für ein Wunder vertrauen, denn du bist so gut. I just command every spirit of infirmity to get out right now of any Ich befehle jedem Geist der Krankheit, aus allen Nebenhöhlen herauszugehen. And I command right now, und ich befehle hier und jetzt, every sinusitis to go, jede Nebenhöhlenentzündung zu verschwinden. Chronic inflammation and infections to disappear. Ich befehle dieser chronischen Entzündung zu verschwinden. And I thank you for this miracle, yes. Ich danke dir für das Wunder, mein Jesus. Okay, so here's what happened. Folgendes ist passiert. Past and the present with Paul is settled. Die Vergangenheit und die Gegenwart von Paulus ist erledigt. How many people look back at the past with regret? Wie viele Menschen schauen zurück in die Vergangenheit mit Bedauern? I have another good Instagram phrase. Ich habe eine weitere gute Aussage für Instagram. You cannot change your past, but you can redeem it. Du kannst deine Vergangenheit nicht verändern, aber du kannst sie erlösen. So why are you crying about stuff of the past you can't change? Warum heulst du über Dinge der Vergangenheit, die du nicht verändern kannst? As you surrender it to the Lord, it will be redeemed powerful. Wenn du es dem Herrn hingibst, wird es kraftvoll erlöst werden. But now Paul looks into the future. Ab nun schaut Paulus in die Zukunft. This is something that has boggled my mind for a long, long, long, long time. Er sagt etwas, das meinen Verstand lange, lange Zeit erschreckt hat. He says, finally, there is laid up for me the crown of righteousness. Er sagt, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. Look at this. Schau dir das an. Which the Lord, the righteous judge, will give me. Die mir der Herr, der gerechte Richter, geben wird. He talks several times about the Lord is the bridegroom. Er spricht mehrmals darüber, dass der Herr der Bräutigam ist. He says to the judge, I want to represent you as a pure virgin to the bridegroom Jesus. Er sagt zu der Gemeinde, ich möchte euch den Bräutigam Jesus als reine Jungfrau präsentieren. He talks about Jesus the Savior. Er spricht über Jesus den Retter. But now he talks to him about the church. Aber jetzt spricht er über ihn als den Richter. Look. Schau. Jesus will come as a bridegroom, but he will also come as a judge. Jesus wird als Bräutigam kommen, aber er wird auch als Richter kommen. And he will come as a righteous judge. Er wird als gerechter Richter kommen. Paul, I mean, look at this. Paulus, schau dir das an. Paul is excited about Jesus coming as a righteous judge. Paulus ist begeistert, dass Jesus als ein gerechter Richter kommt. If you messed up, wenn du Mist gebaut hast, you're not looking forward to stand before the judge. Freust du dich nicht, vor dem Richter zu stehen? Because if the judge is just and you made a mess, it's not going to be good for you. Denn wenn der Richter gerecht ist und du im Chaos steckst, wird es nicht gut für dich ausgehen. But if you have done everything the way you're supposed to do it. Aber wenn du alles so getan hast, wie du solltest, you are quite happy to face the judge. Wirst du sehr erfreut sein, vor dem Richter zu stehen. Paul says, Jesus is coming for me as the righteous. Paulus sagt, Jesus kommt für mich als der gerechte Richter. What is he gonna do? Was wird er tun? He said, he's gonna give me the crown of righteousness. Er sagt, er wird mir die Krone der Gerechtigkeit geben. There are two different crowns in the original language. In der Bibel gibt es zwei verschiedene Kronen in der Originalsprache. It's like this royal diadem. Die eine ist eine Art königliches Diadem. This royal diadem is the crown that Jesus wears. Dieses königliche Diadem ist die Krone, die Jesus trägt. It belongs to him. Sie gehört ihm. But the Bible talks about another type of crown. Aber die Bibel spricht noch von einer anderen Art Krone. And here is the other crown. Hier ist die andere Krone. It's called the crown of righteousness. Sie wird Krone der Gerechtigkeit genannt. In fact, in the original Greek language, there is a different word used for this crown. Im griechischen Original wird sogar ein anderes Wort für diese Krone verwendet. What they did is they took a laurel wreath and they folded this together and then they put it on the head of the people. Sie nahmen einen Lorbeerzweig und banden ihn zusammen und setzten dies den Menschen auf den Kopf. Who got that crown? Wer bekam diese Krone? They had games like the Olympic Games today. Sie hatten damals Spiele, so wie die Olympischen Spiele. A lot of competitions. Viele Wettkämpfe. The winner of this competition got that crown. Der Sieger dieser Wettkämpfe bekam diese Krone. You could say it's the gold medal today. Man könnte sagen, heute ist das die Goldmedaille. Or the World Cup, you know, the big cup. Oder der Weltcup, also dieser große Pokal. Think with me. Denk mit mir. Just think. Denk einfach nach. When Jesus will come back, he will come as the bridegroom, but he will also come as a thief in the night for many, but also as the righteous judge. Wenn Jesus zurückkommt, kommt er als der Bräutigam, doch er kommt auch als Dieb in der Nacht für viele, aber auch als der gerechte Richter. How would you feel? Wie würdest du dich fühlen? If you spend your whole life training for the Olympic Games. Wenn du dein ganzes Leben lang für die Olympischen Spiele trainiert hättest. Deny yourself a lot of pleasure. Du hast dir die kleinen Freuden verkniffen. You work so ridiculously hard and you pour out your whole life for this purpose. Du hast so hart gearbeitet und dein ganzes Leben für diesen Zweck ausgegossen. Finally the Olympic Games start. Und dann fangen die Olympischen Spiele endlich an. And thousands take part in it. Tausende nehmen daran teil. And you win. Und du gewinnst. You get so excited because you get the gold medal. Du wirst so begeistert, weil du die Goldmedaille bekommst. So you stand before the judge of the Olympic Games. Du stehst also vor dem Richter, dem Preisrichter der Olympischen Spiele. And he says, und er sagt, do you know, weißt du, I just want to give everybody this gold medal. Ich möchte allen diese Goldmedaille geben. I'm a nice guy and I'm loved. Weil ich ein netter Mann bin und geliebt werde. There are people who have participated in that race who were lazy, who were self-focused, who were selfish and never worked hard for the Olympic Games. Es gab Menschen, die an dem Rennen teilgenommen haben, die faul, selbstzentriert und egoistisch waren und nie hart für die Olympischen Spiele gearbeitet haben. They get the same gold medal as you. Und sie erhalten dieselbe Goldmedaille wie du. So for your gold medal now is not worth anything because anybody can get it. Zunächst einmal, deine Goldmedaille ist jetzt nichts mehr wert, denn jeder bekam eine. Secondly, it is completely unrighteous. Zweitens ist es vollkommen ungerecht. Jesus comes back as the righteous judge. Jesus kommt zurück als der gerechte Richter. Everybody who believes will be saved and go to heaven. Jeder, der glaubt, wird gerettet und in den Himmel kommen. But not everybody will get this crown. Aber nicht jeder wird diese Krone bekommen. Because look what Paul says. Denn schau, was Paulus sagt. He says, this crown Jesus will give to me. Er sagt, diese Krone wird Jesus mir geben. Why? Warum? Because he poured out his life. Weil er sein Leben ausgegossen hat. He lived with courage and character and intimacy with Jesus. Er lebte mit Mut und Charakter und Intimität mit Jesus. He looked at the past. He said, "I finished my race well." Er schaut in die Vergangenheit und sagt, ich habe meinen Lauf gut beendet. He said, "I'm excited for Jesus coming as a judge." Er schaut in die Zukunft und sagte, ich bin begeistert, dass Jesus als Richter kommt. Because I'm going to get that crown. Denn ich bekomme diese Krone. But look what he said. Aber schau, was er noch sagt. He says, "Not only for me, but for everybody who loves his appearing." Er sagt, nicht nur für mich allein, sondern für jeden, der sein Erscheinen liebt. So that means. Das heißt also, there are many people who don't love his appearing who are never going to get the crown. Dass es viele Menschen gibt, die sein Erscheinen nicht lieben und die niemals die Krone erhalten. If he is, you won't get the crown. Kommt er für dich als ein Dieb? Wenn das der Fall ist, wirst du die Krone nicht bekommen. Or is he coming as a bridegroom? Oder kommt er als Bräutigam? Then he will put a crown on it. Dann wird er dir eine Krone auf den Kopf setzen. We're going to talk about this tomorrow, what it looks like. Wir werden morgen darüber sprechen, wie das aussieht. We're going to talk about how to prepare yourself. Wir werden auch darüber sprechen, wie du dich vorbereitest. Because this is so important. Denn das ist so wichtig. So, I will teach you a lot about this. Ich werde dir viel beibringen. But look at this. Aber schau dir das an. The question is, what is the difference if somebody comes as a thief into your house or somebody comes as a bridegroom? Die Frage ist, was ist der Unterschied zwischen jemandem, der als Dieb in dein Haus kommt und jemandem, der als Bräutigam kommt? Ich fliege in 3 Wochen nach Amerika. And I'm doing the wedding of my own son. Ich werde die Hochzeit meines eigenen Sohnes halten. Do you know, my daughter-in-law is nuts. Meine Schwiegertochter ist verrückt. In a good way. Auf eine gute Weise. I love her very, very much. Ich liebe sie wirklich sehr. But in a good way, she's nuts. Aber auf eine gute Weise ist sie verrückt. For months they have prepared themselves for that one day with a couple of hours of party. Seit Monaten haben sie sich vorbereitet auf diesen einen Tag mit einem mehrstündigen Fest. I mean, my wife had to go and buy a special dress. Meine Frau musste sich ein besonderes Kleid kaufen. I asked her today, what color bow tie do I have to wear? And I can't choose. Ich fragte sie heute, welche Farbe muss die Fliege haben, die ich tragen muss? Ich darf das nicht entscheiden. I have to have the color that my bride, my daughter-in-law, the bride, tells me that I need to have, which is incredible. That's how it's supposed to be. Ich muss die Farbe haben, die meine Schwiegertochter mir mitteilt. Und das ist fantastisch. So sollte es sein. Because she can't wait for the day when her and her bridegroom will officially be married. Denn sie kann den Tag kaum erwarten, wenn sie und ihr Bräutigam offiziell verheiratet sind. There are people whose heart are not crying, come Lord Jesus, come. Es gibt Menschen, deren Herz nicht ruft, komm Herr Jesus, komm. And there are others whose heart are crying, come my bridegroom, come. Und es gibt andere, deren Herz schreit, komm, mein Bräutigam, komm. And they have that wrong lie in their mind that he will come the same for everybody. Und sie haben diese falsche Lüge in ihrem Denken, dass er für alle gleich kommen wird. He will not. Das wird er nicht tun. For the people who he comes as a thief in the night, they will not get this crown of righteousness. Die Menschen, für die er als Dieb in der Nacht kommt, werden diese Krone der Gerechtigkeit nicht bekommen. I was a child. Ich war ein Kind. And I read in the Bible. Und ich habe in der Bibel gelesen, there is a possibility, dass es die Möglichkeit gibt, of standing before Jesus, vor Jesus zu stehen and hearing these words. Und diese Worte zu hören. Well done. Gut gemacht. My good and faithful servant. Mein guter und treuer Knecht. I was a child. Ich war ein Kind. When I read this, als ich das las, I said, sagte ich, Jesus, the most important thing in my whole life, das Wichtigste in meinem Leben ist, wenn ich vor dir stehe, muss ich diese Worte hören. Es ist mir wirklich egal, ob ich alles 10-mal verliere hier auf dieser Erde. Ich fange einfach neu an. What's the problem? Was ist das Problem? I don't care if I lose my reputation. Mir ist mein guter Ruf egal. I don't care if I lose all my friends. Mir ist egal, ob ich all meine Freunde verliere. I don't care if I lose all my money. Mir ist egal, ob ich all mein Geld verliere. Who cares? Wen kümmert es? But I do care. Aber mir ist es wichtig. What I will experience when I stand before Jesus. Was ich erleben werde, wenn ich vor Jesus stehe. I don't want him to look in my eyes. Ich möchte nicht, dass er mir in die Augen schaut, this crown of righteousness in his hand. Diese Krone der Gerechtigkeit in seinen Händen say, hat und sagt, sorry, it's not for you. Sorry, sie ist nicht für dich. And walk right by me. Und dann geht er an mir vorbei and put it on the head of somebody else. Und setzt sie jemand anderes auf den Kopf. That thought is a very unbearable thought. Dieser Gedanke ist eine sehr unerträgliche Vorstellung. Very, very unbearable thought. Ein sehr, sehr, sehr unerträglicher Gedanke. It causes deep pain in my heart. Er erzeugt tiefen Schmerz in meinem Herzen. So my friend, I don't know if you're prepared or not. Mein Freund, ich weiß nicht, ob du vorbereitet bist oder nicht. We have three more days. Wir haben noch drei weitere Tage. Teach you how to prepare yourself. Ich werde dich lehren, wie du dich vorbereitest. What it means to really love his coming. Ich werde dich lehren, was es bedeutet, sein Kommen zu lieben. When I had this encounter with the Lord, where I found out that only about 10% of his the children of God are truly prepared. Als ich diese Begegnung mit dem Herrn hatte, bei der ich herausfand, dass nur 10% der Kinder Gottes wirklich vorbereitet sind, der Schmerz darüber war so tief, dass ich nicht weiß, wie lange ich deshalb weinte. Monatelang. I still feel the pain today. Ich spüre den Schmerz heute immer noch. It's a few years ago. Auch wenn es vor einigen Jahren war. Ask the Lord two questions. Ich stellte dem Herrn sofort zwei Fragen. I said, Lord, ich sagte, Herr, where I am in this number? Wo bin ich in dieser Zahl? Am I part of the 10% or am I part of the 90%? Bin ich Teil der 10% oder bin ich Teil der 90%? He never answered me. Er antwortete mir nie. But I asked him a second question. Aber ich stellte ihm eine zweite Frage. I said, will you give me the honor? Ich sagte, wirst du mir die Ehre geben, to change the number? Die Nummer zu ändern, make the 90% small and the 10% bigger. Die 90 kleiner zu machen und die 10% größer. And I know that's one of the callings that he's given me. Und ich weiß, dass diese eine der Berufungen ist, die er mir gegeben hat. Es ist eine Leidenschaft, die er mir gegeben hat. Yeah, the bridegroom for the bride. Die Braut für den Bräutigam vorzubereiten. So that when he comes back, he will not have only 10%, but he will have a much bigger number than Israel. Damit er, wenn er zurückkommt, nicht nur 10% hat, sondern eine viel größere Zahl, die bereit ist. He may put that crown on your and on my head. Dass er diese Krone auf deinen und meinen Kopf setzen möge. And that he may say, well done, my good and faithful servant, to everyone. Und dass er zu jedem von uns sagen wird, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. What this really means. Morgen sprechen wir darüber, was das wirklich bedeutet. And then on the other days, I'm also going to talk about clear signs that Jesus said that would happen before he comes back. An den anderen Tagen werde ich über klare Zeichen sprechen, von denen Jesus sagte, dass sie geschehen werden, bevor er kommt. Klare Zeichen. Let him come back for you as a thief of the night. He must come back as our bridegroom. Lass ihn für dich nicht wie ein Dieb in der Nacht kommen. Er muss als unser Bräutigam zurückkommen. Stay tuned. Also bleib dran. We're going to keep going tomorrow. Wir machen morgen weiter. Holy Spirit, Heiliger Geist, how we need you. Wie sehr brauchen wir dich. Lead us into all the truth. Leite uns in alle Wahrheit. Teach us everything that Jesus wanted. Lehre uns alles, was Jesus wollte, dass du uns lehrst. We thank you. Wir danken dir. Guys, you've been faithful, you've stayed so long, you're the best. Leute, seid treu, ihr seid so lang geblieben, ihr seid die Besten. Thank you. Danke.